Lektion 3. Essen und Trinken. Folge 3. Tee oder Kaffee? So, jetzt haben wir alles. Nur der Kaffee und die Eier fehlen noch. Simon? Simon? Was ist? Sieh doch mal nach, ob Maria schon wach ist. Aber, pst, bitte ganz leise. Ach, immer ich. Larissa muss nie was machen. Simon. Okay, okay. Was soll ich ihr denn sagen? Wir frühstücken in 10 Minuten. Mhm, sonst noch was? Vielleicht möchte sie ein Ei haben, hm? Ja, ja, ja. Frag sie, wie sie es am liebsten mag. Weich oder hart gekocht? Hä? Was ist? Was ist denn? Hi, keine Panik. Ich bin's nur. Ach, Simon. Was ist denn los? Nix. Ich soll nur nachsehen, ob du noch schläfst. Jetzt nicht mehr. Wie spät ist es denn? Kurz nach 8. 8 Uhr erst? Jesus. Heute ist doch Sonntag. Schlaft ihr denn in Deutschland nie richtig aus? Was? Ich soll dich was fragen. Was war's noch gleich? Ach ja. Magst du es lieber hart oder weich? Wie bitte? Was denn? Dein Ei. Welches Ei? Na, dein Frühstücksei. Ach so, ja. Und ich soll dir sagen, wir frühstücken in 10 Minuten. Aha. Na dann, vielen Dank, Simon. Guten Morgen, Maria. Entschuldige die Störung. Was ist denn, Larissa? Nur eine ganz kurze Frage. Möchtest du Tee oder Kaffee? Ich trinke meistens Kaffee zum Frühstück. Tee mag ich am Morgen nicht so gern. Gibt's denn Kaffee? Ja, klar. Ich sag Mama Bescheid. Hallo Maria, na, du bist schon wach? Mhm. Guten Morgen, Kurt. Ich habe gedacht, heute ist Sonntag. Da schläft Maria sicher mal richtig lange. Naja, das wollte ich eigentlich auch. Unser Bäcker macht super Nussschnecken, aber am Sonntag muss man ganz früh hin. Manchmal gibt's schon um 8 Uhr keine mehr. Aber hier, ich hab noch welche bekommen. Die sehen lecker aus. Gell? Ach, übrigens, möchtest du vorher lieber Vollkornbrot oder Brötchen? Ich, weiß nicht. Naja, du musst dich ja noch nicht gleich entscheiden. Hallo, guten Morgen, Maria. Na, wie hast du geschlafen? Gut. Ein bisschen kurz vielleicht. Aber möchtest du frischen Orangensaft zum Frühstück? Hey, bin ich in einem Restaurant oder was? Wieso? Im Restaurant fragt man auch, was möchten Sie essen und was möchten Sie trinken? Ach so. Mamita, ist das viel? Ach, weißt du, Maria, am Sonntag frühstücken wir immer ganz gemütlich. Da gibt es bei uns meistens auch ein bisschen mehr zu essen. Ein bisschen mehr? Hier sind Wurst und Käse. Oder möchtest du lieber Honig? Oder Marmelade? Oder Quark? Oder ein Müsli? Madre mia. Jetzt lass sie doch erst mal hinsetzen, Kurt. Ja, genau. Zuerst braucht sie was zu trinken. Entschuldigung, Larissa. Ich mag keinen Tee. Zum Frühstück trinke ich immer Kaffee. Aber das ist doch Kaffee. Bist du sicher? Kaffee ist schwarz. Das hier sieht aus wie Tee. Es ist Kaffee. Probier ruhig mal. Und? Also das Frühstück ist in Deutschland wirklich super. Aber beim Kaffee müsst ihr noch was dazulernen.